Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Begegnungen mit einem Star. Mit welchem Promi, mit welchem Star hattet ihr schon Kontakt und was ist da passiert? Wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 5122. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Anna und die ist 14 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Anna. Morgen, Domian. Na, mit welchem Star hattest du denn Kontakt? Mit den Backstreet Boys. Mit den Backstreet Boys? Ja. So richtig Kontakt? Ja. Hey, wie kam das? Das kommt ein Junge aus meiner Klasse, der kennt den Sponsor von denen. Aha. Und sie hatten mal so eine Schülerzeitung und da wollten wir ein Interview mit denen führen. Und dann sind wir eben auf ein Konzert gegangen, das war auch mein allererstes Konzert. Von denen? Ja, das war am 7.6.96. Aha, ja. In Duisburg. Und dann sind wir in den Backstage-Bereich gekommen, hatten leider nur 10 Minuten und konnten das Interview nicht führen, aber Hauptsache, ich habe die mal gesehen. Aber ihr wart also 10 Minuten ganz in der Nähe der Backstreet Boys? Ja. Wie nah bist du den Jungs gekommen? Hast du einen mal vielleicht einen die Hand geben können? Ja, klar. Ja, allen? Ja, ja. Ja, allen. Von Kevin und AJ gab's Küsschen. Wow, bist du nicht beinahe ohnmächtig geworden? Ja, beinahe. Wen findest du denn am tollsten von denen? Nick. Eindeutig Nick. Ja. Aber Nick ist riesengroß, ne? Ja, ein Kopf größer als ich. Wie groß bist du denn? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber Nick ist, glaube ich, 1,90, ne? Oder 1,80, 85. Nee, 1,80. Ja. Ich finde ihn immer, also wenn man ihn im Fernsehen sieht, sieht er riesengroß aus. Obwohl er ja auch noch sehr jung ist, ne? Ja, 17. Hast du denn mit den Jungs auch was gesprochen? Ja, die kamen nacheinander, haben die Hand gegeben und alle gefragt, wie es geht. Aha. Hast du gesagt, blenden natürlich? Ja, nein. Hast du noch was gefragt? Nee, ich habe Nick nur ein Geschenk gegeben. Aha. Was hast du ihnen geschenkt? So ein Kettchen. Aha. Da ist so ein halbes Herz als Anhänger. Für jeden der Jungs oder nur Nick? Nur für Nick. Nur für Nick. Nick wird das Kettchen bestimmt tragen? Ja, weiß ich nicht. Ich trage es auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich ihm das gegeben mit einem Teddybär. Mhm. Und meine Freundin, die stand hinter uns mit einem Fotoapparat. Mhm. Und dann hat er wahrscheinlich irgendwie gecheckt, dass ich ein Foto haben möchte mit ihm. Und dann hat er mich, Arm um mich gelegt. Hey. Ja. Da war aber die Gänsehaut da, was? Und wie? Jetzt hat das Foto wahrscheinlich einen ganz besonderen Ehrenplatz, ne? Ja, ganz riesengroß. Wo hängst du? Über dem Bett? Nee, über dem Schreibtisch. Und du guckst immer hin? Ja, klar. Du denkst immer an Nick. Mhm. Ist dann noch was passiert? Oder das ging wahrscheinlich ziemlich schnell dann vorbei, ne? Oder? Ja, zu schnell. Ja. Aber es war der schönste Tag, also. Und danach, was habt ihr dann gemacht, als diese 10 Minuten vorbei waren? Danach. Da ist man doch wahrscheinlich so berauscht, dass man gar nicht ganz normal weiterleben kann, ne? Oder? Ja, dann erstmal, weil wir waren noch Freundinnen mit, erstmal alle um den Hals gefallen und haben die gesehen, wir haben getroffen. Ja, und danach war dann das Konzert erst. Ah ja, da war das Konzert dann. Wie lange hast du dir die Hände nicht gewaschen? Ach, ich glaube 2 Tage. Ist das wirklich wahr? Ja, wirklich. Er hat die Hand angefasst, ne? Ja. Das bin ich, wow. Warst du denn vorher auch schon ein Backstreet-Boy-Fan? Vorher ja. Auch schon? Schon von Anfang an. Ja. Ist das wirklich für dich so die Mega-Band schlechthin? Ja. Also an allererster Stelle kommen bei dir die Backstreet Boys und dann erstmal gar nichts, musikmäßig. Ja, ab und zu mal so schöne Lieder, aber Backstreet Boys ist wirklich super. Also eine Begegnung mit den Boys und mit Nick. Hast du die Hoffnung, vielleicht das nochmal erleben zu können, dass ihr nochmal irgend sowas organisiert, dass ihr rankommt an die... Hoffnung haben wir immer noch, weil ich meine, Stefan, der Junge aus meiner Klasse, der hat ja immer noch Kontakt zu denen. Aha. Und ich habe auch dann ein Autogramm gekriegt mit persönlicher Widmung und so zum Geburtstag. Also toll wäre ja, wenn Stefan, dieser Junge, der die Kontakte da hat, es vielleicht arrangieren könnte, dass ihr wirklich mal ein Interview mit den Jungs machen könntet. Ja, das versucht er schon die ganze Zeit, nur die werden ja immer berühmter und es ist ziemlich schwer, an die ranzukommen. Und da musst du dir ein paar ganz schlaue Fragen ausdenken und dann werden wir. Was wäre denn das, was dich am meisten interessiert? Was würdest du an allererster Stelle fragen? Ja, ob sie eine Freundin haben. Das ist das Spannendste, ne? Ja, aber ich glaube, ich würde die auch eher fragen, wenn sie eine Freundin hätten, ob sie das auch wirklich sagen würden. Ja, was glaubst du denn? Haben die Freundinnen? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja? Ja, ich glaube, ja. Da sind viele enttäuscht, wenn ich das sage, aber ich glaube schon. Guck mal, so nette Jungs. Ja. Ne? Aber wer weiß, man kann ja immer noch hoffen. Anna, schön, dass du angerufen hast. Okay. Alles Gute. Tschüss. Ja? Deine Sendung ist echt klasse. Hey, ich danke dir herzlich. Okay. Tschüss, Anna. Tschüss. Frank, 25. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja. Auch Backstreet Boys? Um es mal fies auszudrücken, ich würde sagen, ja, auch eine Boygroup. Aha, nehme ich. ZZ Top. Sehr lustig, ja. Wie alt sind die beiden jetzt mittlerweile? Die sind alle drei vom Jahr 49. Jahrgang 49? Ja. Uh-huh. Doch schon etwas älter, muss man sagen. ZZ Top. Mhm. Wie ist es passiert? Ich habe sie zum ersten Mal gehört, also so Platten, da war ich 12. Mhm. Und bist du auch noch nicht so alt, ne? Bitte was? Ich sag, du bist ja auch noch nicht so alt. Eigentlich bist du gar nicht so die Generation für die Art von Musik. Nee, passt überhaupt nicht. Nee. Ich habe eigentlich auch zu spät mit denen angefangen. Also große Zeit war so 83, da bin ich ein bisschen noch vorbeigerutscht. Mhm. Hab sie dann so 85 zum ersten Mal live gesehen und hab mir geschworen, wenn ich einen Führerschein habe, dann mache ich mal ein paar Konzerte mit. Dann fahre ich mal so ein bisschen mit rum. Und das hat dann auch so geklappt. Das heißt, ich habe dann 94 im Winter die komplette Deutschlandtour mitgemacht. Hey, das ist aber schon enthusiastisch. Das war richtig klasse. Ich hab's also das zeugt schon von einem richtig wahren Fan. Ja, kann man so sagen. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, was auch sehr schön war, so die ganzen Städte sich mal anzugucken. Mhm. Leipzig, Berlin bin ich vorher noch nie gewesen. Du hast auf die Art und Weise auch noch Deutschland entdeckt. Richtig. Hat also wirklich so auch noch was gebracht. Dann hast du sie irgendwann persönlich getroffen. Ja, ich habe also bei jedem Konzert in der ersten Reihe gestanden und bin dann irgendwann, die sind auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und haben mich dann hinter die Bühne eingeladen. Und sehr nett, ne? Ja, war richtig klasse, weil die normalerweise doch sehr distanziert sind. Also der Kontakt zum Publikum, gerade bei den Konzerten, ist eigentlich so gut wie nichts. Ja. Und dann so das Übliche, was man mit denen so spricht, wenn man dann wirklich nervös ist und so weiter. Mhm. Ja, was hast du rausgekriegt? Was hast du die gefragt? Wie hast du da die Konversation gemacht? Ich muss zugeben, also es war bei diesem ersten Mal war es noch nicht mal so viel, was man sagen konnte. Also ich war auch noch aus diesem Enthusiasmus heraus ziemlich erschlagen eigentlich. Und das, was ich eigentlich hätte fragen wollen oder sagen wollen, ist mir dann erst hinterher eingefallen. Was dann aber gut war, weil mir das halt bei diesem ersten Mal so einen Spaß gemacht hat, ist, dass ich das dann nochmal gemacht habe. Aha. Inzwischen sogar schon zum dritten Mal. Du hast dreimal mit denen gesprochen. Ja, die letzte Tour, die war jetzt Februar diesen Jahres. Und da hatte ich für die komplette Tour, für Deutschland, für Schweiz habe ich gemacht, Belgien und Holland, einen Backstage-Pass gehabt. Das heißt, ich habe also für kein Konzert bezahlen müssen. Ja, ist denn dann mittlerweile sogar schon so eine fast private Beziehung entstanden zwischen dir und einem von den Jungs zumindest? Kann man so sagen, ja. Also das ist dann mit E-Mail-Adressen Austausch. Mhm. Und das war dann auch hinter der Bühne inzwischen wirklich schon so, dass man sich irgendwie begrüßt hat, weil man kannte sich. Mhm. Hast du einen Favoriten von den dreien, wo du einen besonderen Draht zu hast? Ja, sagen wir mal so, das ist schon der Gitarrist, der sich auch hauptsächlich um die Belange kümmert. Mhm. Das ist so der Hauptmensch, der Bassist und der Schlagzeuger, die sind da ein bisschen mehr im Hintergrund. Frank, was war denn das Interessanteste, was du von den Musikern dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal erfahren hast? Was ich sehr interessant fand, ist, dass sie zum Beispiel ihre Geschäfte noch selber erledigen. Man denkt ja dann immer an diese großen Stars, die man so von MTV und so weiter kennt, die haben ihre Manager, die haben alles, die für sie machen. Mhm. Das ist gar nicht so. Der Gitarrist macht noch hauptsächlich seine Geschäfte selber. Der kümmert sich wirklich um die Belange, zum größten Teil. Mhm. Und das war eine Sache, die hat mich eigentlich sehr gewundert. Ja. Weil neben diesen, kreativen Arbeiten, weil die ganze Musik ist auch hauptsächlich von ihm, macht er auch noch tatsächlich das Geschäftliche und die Promotion-Arbeit auch. Das ist interessant, wusste ich auch nicht. Mhm. Gibt es noch was dich besonders interessiert, was noch nicht besprochen worden ist? Es ist eigentlich schwierig, jetzt auch wieder auf den Gitarristen bezogen. Der ist sehr, sehr interessiert, auch was ganz neben der Musik ist. Also jetzt zum Beispiel Internet und diese Sachen. Mhm. Er hat mich da letztens ganz extrem eigentlich ausgefragt, ob ich mich da ein bisschen auskennen würde, was ich davon halten würde. Und er möchte selber da wohl irgendwie ein etwas größeres Angebot ins Internet stellen. Also es könnte durchaus sein, dass sich da vielleicht im Laufe der nächsten Jahre sogar eine lockere Freundschaft bilden könnte zwischen dir und ihm. Das würde ich so sehen. Ja. Das ist in Aussicht. CC Top Fan Frank. Sag mir mit einem Satz noch, was dich so extrem antörnt an der Musik von CC Top. Muss ich kurz dazu sagen, das ist nicht mein normaler Musikgeschmack. Ich höre normalerweise mehr so Richtung Heavy Metal. Aha. Passt eigentlich gar nicht dazu. Es ist interessant, man hört immer, es ist ZZ Top. Egal, ob sie parodiert werden oder ob sie selber sind, man hört sofort, es ist ZZ Top. Und genau das ist das, Sound. Das, was dir so gut daran gefällt. Ja, es ist ein einmaliger Sound, man erkennt ihn. Danke für deinen Anruf, Frank. Gerne. Alles Gute. Domian, guten Tschüss. Tag. Tschüss. Christian, 25 Jahre. Hallo Domian. Ja. Hi. Hi. Also, bei mir geht es um eine Begegnung mit Ottfried Fischer. Mit Ottfried Fischer? Ja. Und zwar, das war eigentlich im Nachhinein ziemlich bizarr, das Ganze. Also so, der hat vor ungefähr 1,5 Jahren hatte der einen Auftritt hier in Regensburg. Und der macht ein Kabarett, ich nehme an, das weißt du vielleicht. Ja. Und ja, da war er auf der Bühne, hat ein Programm gemacht. Und dann während der Pause ist er Hintergang bei der Bühne da, auf der Bühne direkt war eine Tür. Da ging es zu einem Gang und dahinter war nochmal eine Tür, das war seine Garderobe. Und das ist die ganze Zeit offen gewesen. Und da habe ich schon gesehen, dass in der Pause immer Leute reingegangen sind und so gefragt haben, ob sie Autogramme haben können oder sowas. Und dann, ja, haben wir uns halt überlegt, ob wir auch hintergehen sollen, ich und zwei Kumpels. Und dann, als das Programm selber dann aus war, da haben wir dann gesagt, jetzt machen wir es endlich. Ich wollte schon immer mal hinter die Bühne gehen, Autogramm fragen oder sowas. Aber ich habe mir das mein Leben nie getraut und da haben wir gesagt... Du hast es vorher noch nie gemacht, du hast nie einen Star angesprochen. Nee, noch nie. Ich habe es einmal angeschrieben, dich. Mich hast du angeschrieben? Ja, ja. Ich hoffe, es ist auch da was zurückgekommen. Ja, ja, ja, ich habe das Buch geschickt gehabt. Ja, mit Widmung dann. Genau, vielen Dank übrigens. Okay, alles klar. Und ja, dann sind wir halt da die Bühne raufgeklettert. Und ja, hintergegangen, da war die erste Tür war zu und dann haben wir gesagt, nein, jetzt gehen wir durch, machen wir die Tür auf, dann steht der Ottfried Fischer in seiner Garderobe, in seiner Unterhose. War es ein schöner Anblick? Sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung mehr, ob der Boxer schon angehabt hat oder normale Unterhosen. Wo hast du denn hingeguckt? Eigentlich... In die Augen. Also ja, erst so praktisch ein Gesamteindruck und dann Oleg Unterwäsche und dann sofort hoch. War ihm das denn peinlich oder war ihm das völlig wurscht? Das ist das Interessante, überhaupt nicht. Absolut nicht. Nicht peinlich? Nein, also überhaupt nicht drauf eingegangen oder so. Er war ziemlich verschwitzt und so und da haben wir gesagt, hallo und so, ja, servus. Und dann eben haben wir halt gesagt, dass wir das Programm eben, dass es total super war und was man halt so sagt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, aber wenn irgendwas sagen will. Es ist ja auch eine blöde Situation, ne? Man steht dann so unter Strom und man ist unsicher und dann hat er euch sicher ein Autogramm unterschrieben. Ja, sie hat das irgendwie schon vorbereitet gehabt. Ja, und dann, wir haben dann ein bisschen mit ihm über das Programm geredet, so vielleicht eine Minute oder so, und dann eben gefragt, ob wir Autogramm haben können. Und dann hat er halt gleich die fertig unterschriebenen Autogrammkarten rausgezogen. Und alles in der Unterhose? Alles in der Unterhose. Also ein ganz cooler Kabarettist. Ja, der ist cool. Findest du ihn, also von denen, die man so, von den Promi-Kabarettisten, ist das für dich so die Spitzenklasse? Ja, eigentlich schon. Vor allem, es ist so, nicht nur, dass sein Programm wirklich spitze ist, der ist dermaßen schlagfertig, also auf Publikumszurufe, wie der da drauf reagiert, also sofort kommt da an, das ist einfach passt. Das ist der wahre Entertainer, der das kann. Ja, genau. Wie lange hat dieser Aufenthalt dann in der Garderobe gedauert? Vielleicht 1,5 Minuten maximal. Ganz kurz, und dann das war's dann. Ich kurz, wir wollten dann auch nicht länger stören, weil irgendwie, die konnten nicht den ganzen Tag so in der Unterhose dastehen, bis wir ihn Aber der Eindruck war gut von ihm. Ja, super. Netter Typ. Ja, genau, der ist total. Er ist am Anfang schon, bevor der Auftritt losgegangen ist, also 10 Minuten vor Beginn, ist er ganz normal durch den Haupteingang reinkommen, wo nur die ganzen Leute reingeströmt sind. Also kein großes Star-Gehabe, kein Diva-Gehabe oder absolut sowas. Absolut nicht. Christian, danke für deinen Anruf, für die Geschichte. Bitte, bitte. Alles Gute, okay, tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon Claudia und die ist 23. Ja, hallo. Claudia, ich sage eben kurz den Menschen, die jetzt vielleicht eingeschaltet haben. Unser Thema heute Nacht heißt Begegnungen mit einem Star. Habt ihr schon irgendwann mal einen Prominenten getroffen, kennengelernt, vielleicht mit ihm geredet? Gibt es vielleicht sogar eine Freundschaft zwischen euch und einem Prominenten? Wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Claudia, jetzt aber zu dir. Ja. Ich bin gespannt. Ich Ich habe vor, also nicht ganz einem Jahr ungefähr, East 17 getroffen. East 17? Ja, genau. Wie kam es dazu? Und zwar, ich bin rege Enjoy-Radio-Hörerin. Ja. Und die hatten eine Verlosung gemacht. Und zwar gab es dann Treffen zu gewinnen, wenn man so einen Vierzeiler schreibt, ne? Mhm. Einmal mit dem Namen der Band und mit dem aktuellen Titel und so ein Geschenkevorschlag irgendwie. Auf Deutsch oder Englisch? Nee, auf Deutsch. Auf Deutsch. So ein Vierzeiler. Und ich mache das so ein bisschen hobbymäßig manchmal. Mhm. Und dann habe ich aber erst gedacht, nie und schick's nicht ein und bringt sowieso nichts. Mhm. Und dann haben mich aber so Freunde dazu bewegt, das doch hinzufaxen. Und ich habe dann insgesamt, ich glaube, 4 Stück oder so hingefaxt. Mhm. Und beim allerersten hat es dann auch gleich geklappt. Also die haben mich dann angerufen und ich müsste am Montag irgendwie drauf gegen so ein anderes Mädchen noch antreten und musste das auf Band aufsagen. Und dann kam das halt den Montag im Radio. Mhm. Und die Zuhörer mussten dann halt entscheiden, welches ihnen besser war. Mhm. Und ja, dann habe ich mit viel Glück gewonnen gehabt und durfte dann den Sonnabend drauf runterfahren nach Garmisch-Partenkirchen. Und da waren die Musiker, die Jungs. Genau, also... Ja. Ne, jetzt sag uns den Vierzeiler, bevor du weitererzählst. Oh Gott, den weiß ich gar nicht mehr. Weißt du nicht mehr auswendig? Nein, den weiß ich gar nicht mehr. Schade, schade. Ja, schade. Aber auf jeden Fall, er war gut. Er war gut, ne? Ja, er und war da ziemlich gut. Können wir uns schon einiges runter vorstellen. Du bist dann runtergefahren. Genau, also ich kam von, ich war diejenige, weil ich aus dem Norden hoch umkomme, ne? Die am weitesten runter musste. Mhm. Und hätte noch beinahe auch im Zug da die Leute verpasst und alles. Mhm. Und dann sind wir jedenfalls nach Garmisch-Partenkirchen und haben dann erst im Hotel eingecheckt und wurden dann mit Fackelzug und so ein Unimob und so hoch in den Wald gefahren zu so einer ganz entlegenen Berghütte, ne? Ach so, ich dachte, wir hätten dann ein Konzert gehabt. Nee. Wir machen da Urlaub. Das war richtig so privates Treffen, ne? Also wir waren 5 Leute insgesamt von Enjoy Radio. Mhm. Und dann noch, ich glaube so ungefähr, also insgesamt waren wir wohl 30, die jetzt noch so von anderen Radiosendern da waren, ne? Und dann haben wir alle 30 halt oben auf der Berghütte gewartet. Wie romantisch. Ja, doch, lag der Schnee schon? Ja, hey. Lag schon Schnee, ja. Also es war ganz klasse, so alleine schon die Umgebung und alles, was drumherum war. Ja, ist sehr schön da. Ja, und dann? Und dann ging, so haben wir eine halbe Stunde gewartet oder so und alle natürlich völlig aufgeregt. Und dann ging die Tür auf und dann kamen halt 2 von den Jungs rein. Also es waren nicht alle 4 da, es waren nur 2 da. Mhm. Und die beiden kamen rein und dann... Wer war da jetzt für die Insider? Für die Insider, es waren Toni da und es waren Terry da. Toni und Terry. Genau. Ja. Und der Witz war der, also ich habe einen Ex-Freund gehabt, ne? Mhm. Der sah also so ziemlich ähnlich dem einen, was ich nie gefunden habe. Mhm. Und meine Mutter hat das immer gemeint und dann habe ich mal aus Gag, weil er ist blond, ne? Habe ich immer aus Gag die Haare ganz kurz geschnitten und schwarz gefärbt. Und es war wirklich verblüffend, es sah genauso aus. Und jedenfalls, als der Typ da die Tür reinkam, der Toni, dann war ich gar nicht so aufgeregt, so wie die anderen oder so. Du hast gedacht, das ist ja fast mein Freund. Ja, ja, echt. Also ich habe selber nie das so dran geglaubt. Ja. Und so, aber was habt ihr dann gesprochen miteinander? Ja, also die kamen dann an jeden Tisch ran und haben Hand gegeben und Küsschen und so, ne? Mhm. Und zu jedem Einzelnen hin und setzten sich dann mit zu uns dazu. Und dann konnte man halt hingehen und so Fotos machen und Autogramme und schnackten dann halt so mit einigen so ein bisschen, ne? Hast du den Eindruck gehabt, dass sie nett waren? Die waren also absolut nett. Nun gehört das ja vielleicht auch zu dem Pflichtprogramm, genau, ne? Eines Stars immer nett zu sein. Wenn man aber so eine Weile mit jemandem zusammen ist, kriegt man da ja ein Gefühl für. War das nur gespielt oder hast du den Eindruck, dass die wirklich Spaß auch dann hatten? Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die auch ziemlich bewundert, weil ich meine, wir waren da 30, also Mädchen, ich glaube ein Junge war nur bei und ansonsten 30 Mädchen und so alle zwischen 14 und halt nur 2 so in meinem Alter, ne? Und die waren ja dann nur auch ziemlich alle aufgedreht und völlig hing denen da ständig irgendwie am Hals. Aber es ist keine Ohnmacht gefallen. Nee, das war nicht. Na, aber ich dachte mir so, also wenn ich da derjenige gewesen wäre, ich wäre völlig genervt gewesen. Wie lange dauerte denn die ganze Geschichte? Bitte? Wie lange dauerte eine die? Eine Stunde. Eine ganze Stunde. Wir waren eine ganze Stunde da, also mussten da brav treu da sitzen und mussten dann noch mit jedem einzelnen Fotos machen. Und hast du mit Toni oder Terry dann auch irgendwas bereden können, was vielleicht was Neues, was du da erfahren hast, was man vorher noch nicht so wusste? Nee, also man konnte jetzt nicht so direkt privat mit denen sprechen. Man, also ich habe mich dann da hingesetzt und man hat Fotos gemacht und so und die haben dann halt mit jedem Einzelnen auch noch extra. Aber Resümee von deiner Seite aus war eine tolle Aktion. Hat dir Spaß gemacht? Ja. Doch, war spitze. Ja, war also ganz klasse auch so, ne? Bist so du ein Fan eigentlich auch von denen? Ja, das ja. Schon auch, ne? Aber ja, also ich mag die Musik ziemlich gern. Ich bin jetzt nicht so ein Groupie, der hinter der Boygroup und so, ne? Aber und hängt das Foto jetzt bei dir zu Hause auch im Schreibtisch? Steht im Schrank irgendwie, ja. Also so. Und deine aktuellen Freunde sind nicht eifersüchtig? Nö. Nee, das ist ja manchmal ein Problem, ne? Wenn die Mädels sich zu sehr in so Jungs verlieben, in so Popsänger, dass dann die wirklichen Freunde irgendwann doch, dass denen es zu viel wird. Ich denke mal, ich bin aus dem Alter raus, dass ich jetzt sage, oh, und ich bin in den verliebt oder so, ne? Also, ich finde die so ganz klasse und ganz nett und die Musik halt, ne? Die mag ich besonders gern und insofern war das natürlich was für mich, also. Liebe Claudia, das war deine Begegnung mit East 17, mit Tony und Terry. Danke, dass du angerufen hast und das erzählt hast. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich 33 Jahre alt, Konstantin. Ja, hallo. Hallo, Domian. Hi, Konstantin. Aber nicht Wecker, ne? Nee, nee. Nicht. Vielleicht besser so inzwischen, ich weiß es nicht. Ja, also. Ja, ich kenne Helge Schneider schon so seit 10 Jahren. Aha. Da war ich selber noch so auf den Trip selber viel Jazz-Piano zu machen, wollte auch gerne Jazzmusiker werden. Also ihr habt euch quasi beruflich kennengelernt? Ja, ich kannte ihn aus einer Essener Jazz-Kneipe, wo er jeden Freitagabend aufgetreten ist. Mhm. Und da hat er noch, ja, immer nur so ein paar 100 Mark für den Abend gekriegt, wollte sich als Barpianist durchschlagen. Heißt kennen, dass du ihn einfach immer wieder mal so getroffen hast? Oder gibt es da auch? Genau, aber es gibt keine Jazz-Session und dann hat man sich so gesehen oder gehört. Mhm. Also private Verbindung gibt es nicht? Nee, private nicht. Und da ist er dann so aufgetreten jeden Freitag und dann fing er an, alle 2 Monate neue Instrumente auszuprobieren. Mhm. Eigentlich kommt er vom Klavier her. Er stand da mit der Trompete da, dann mal mit dem Saxophon und hatte auch immer die dollsten Musiker um sich geschart. Zog sich dann auf einmal immer die schrillsten Klamotten an, so Stöckelschuhe und ja. Ach, das war ganz am Anfang, hat er das gar nicht gemacht, dass er so schrill aussah. So in den Anfängen. Das ging so langsam los. Das ging langsam los. Er wollte eigentlich so der seriöse Barpianist sein. Ja, und dann fingen die Leute immer mehr an zu lachen, wenn er dann so, dass er seinen Auftritt hatte. Und dann habe ich ihn aber irgendwann so aus den Augen verloren. Ich hatte dann inzwischen eine Klavierbauer-Ausbildung gemacht. Und 10 Jahre später, das war jetzt so 91 oder 92, da rief er dann im Klaviergeschäft an. Er hatte einen großen Auftritt in der Lichtburg in Essen. Haus war schon ausverkauft. Und sagte, ja, ich komme hier mit meinem Flügel nicht klar. Ich habe versucht, ihn selber zu stimmen. Und dann bin ich dahin, kurz vor Toreschluss, und habe den Flügel dann, ja, gestimmt. 8:10 ging ja schon in das Publikum rein, war Einlass. Und habe ihn noch so gerade hingekriegt. Und das ganze Publikum, das hat schon irgendwie in den vorderen Reihen die ganze Zeit immer gelacht, weil wenn man so immer eine Taste anschlägt. Natürlich, ja, klar. Dann macht immer Ping. Hattest du denn im Zusammenhang? Das ganze Publikum hat im Chor mit. Hast du denn mit dieser Aktion, oder durch diese Aktion, ihn dann auch nochmal ein bisschen näher kennengelernt? Oder habt ihr reden können? Und dann hat er so nach dem Konzert gesagt, oh, ist ja doch ein Unterschied, ob ich selber den Flügel stimme oder ob das ein Profi macht. Und sagte, wenn du auch mal einen richtigen Steinway-Flügel spielen willst. Das ist also eine Nobelmarke so unter den Flügeln. Ja, der Rolls Royce, ne? Unter ja, ganz Flügeln. Genau. Dann komm doch mal einfach nächsten Tag bei uns ins Klaviergeschäft. Und prompt hat er das auch gemacht. Und hat da 2-3 Stunden alle Flügel ausprobiert, rauf und runter gespielt und ja, schwärmte richtig von den Flügeln. Ich habe bisher 2 Interviews mit Helge Schneider geführt. Und das waren sehr schwierige Interviews, weil man nie das Gefühl hat, man weiß nie, meint er das jetzt ernst oder ist er jetzt wieder in seiner Rolle? Ganz genau. Und ist es mir das auch oft privat passiert. Das wollte ich jetzt fragen. Wie war das, als er da in eurem Geschäft war? War er da auch irgendwie immer so diffus, sage ich mal, oder war er ein ganz anderer Typ und hat ganz ernst geredet? Zeitweise ernst, aber dann wieder so diffus, dass er bis um 7:30 die Flügel ausprobiert hatte und die Lichtburg war ja wiederum ausverkauft. Und ich sagte, Helge, guck mal auf die Uhr, du musst jetzt langsam in die Lichtburg tigern. Da warten die Leute auf dich. Ich sagte, oh ja, hast recht, könnte ich eigentlich mal hingehen. Also du hältst es für möglich, dass er generell so ein bisschen vom Typ her auch durch den Wind ist? Ja, durch den Wind, aber gut durch den Wind. Gut durch den Wind, natürlich. Der weiß schon genau, wie er das einzusetzen hat. Richtig. Ne? Und mir scheint das so, als ob er fast großes losgezogen hat, dass ihn einer entdeckt hat und so wie er ist, einfach so draußen auf die Bühne gestellt hat. Ja, und vielleicht auch eine extrem interessante Masche gefunden hat, ne, für sich. Ich könnte fast schwören, dass der zu Hause, er ist ja verheiratet, hat Kinder, glaube ich, dass er ein ganz normaler Mann ist und mit dem man über alles Mögliche reden kann, ohne Klamauk dabei zu machen. Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber deine Begegnung war so, wie man ihn kennt, ne? Ja. Würdest du sagen. Und, aber ich habe auch dann das Konzert, dann, weil ich mal auch gestimmt habe, das live miterleben müssen. Und da habe ich mich dann auch schlapp gelacht. Nur wenn man ihn so auf der Leinwand sieht oder im Fernsehen, da ist die Wirkung weg. Man muss ihn live erleben. Ja, stimmt. Das ist natürlich noch intensiver. Konstantin, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Okay, alles Gute. Alles Gute für deine Sendung. Danke, ciao. Ciao. Andrea, 24. Ja, hallo Domian. Ja, welcher Promi ist dir begegnet? Also Lars Ricken. Wer? Lars Ricken. Lars Ricken, ist da, Also jetzt, ich weiß, es ist ein Fußballspieler. Ja, ganz genau. Borussia Dortmund. Ganz genau. Ich werde geadelt, dass ich das weiß. Das ist ja schon... Ja, also der Name kam mir auch bekannt vor. An sich, ja gut, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Weißt du, woher ich den, warum der sich mir eingeprägt hat? Weil ich den ganz putzig finde. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und da habe ich mir den Namen gleich gemerkt. Ich denke, wenn du den mal siehst, das, musst du merken, dass das ein Fußballspieler ist und dass er Lars Ricken heißt. Das ist die Telefonnummer. Hast du die Telefonnummer von ihm? Ja, na klar, das war eine ganz dreiste erzähl mal die Geschichte. Also, da kam ein netter junger Mann zu mir in die Videothek. Ja, du bist also Videothekenverkäuferin, oder? Ja, ganz genau, ja. Ich bin eine Aushilfe. Ja. Mehrmals die Woche. Und er kam rein und fragte nach diversen Winona Ryder-Filmen. Mhm. Und dann habe ich ihm auch gezeigt, wo die stehen und habe dann auch mal immer hingelinst und musste aber auch schon zwischendurch so lachen, weil er so ein wenig gelispelt hat. Mhm. Und da musste ich mich so zur Seite drehen und so ein bisschen in mich reingrenzen. Mhm. Ja, und dann habe ich zwischendurch andere Kunden da bedient und dann kam er an und guckt und sagt, ich bin aber noch kein Mitglied. Ich sage, das ist kein Problem, dann gib mal bitte deinen Personalausweis, dann nehme ich dich in die Kartei auf. Ja, er gab mir den Personalausweis und ich dachte, ich sehe nicht richtig, Lars Ricken. Ich gucke ihn an und ich sage, mein Gott, was eine Namensgleichheit, das ist mir gar nicht aufgefallen erst. Ja. Also dir war der Name Lars Ricken schon ein Begriff? Ja, ja, klar. Ist ja auch schon ungewöhnlich, ne? Oder bist du so eine Fußballanhängerin? Nee, überhaupt nicht, aber eine Bekannte von mir, die hat einen Sohn und ja, so der ist halt ein Borusse und war dann so. Ja, auf jeden Fall kann man dann... mit dem Personalausweis darüber und das war mir dann total peinlich, dass ich dann gesagt habe, Mensch, was für eine Namensgleichheit, weil ich dann auch so blöd reagiert hatte, ja. Ja, klar, ja. Und, ja, was hat er darauf gesagt? Hat er gesagt, nein, ich bin's selbst oder wie? Nee, er sagte gar nichts, er war vielleicht noch etwas perplexer als ich, ich weiß es nicht. Und dann habe ich dann aufs Geburtsdatum geguckt und dann stand er auch also im Ausweis Dortmund und dann wurde mir erst einiges klar und dann gucke ich ihn nur an und sage, du willst mich verarschen, ja. Und er hat immer noch gegrinst und dann dachte ich mir, na gut, hab mich dann auch runtergebeugt, weil ich eine rote Birne gekriegt habe, weil mir das also sehr peinlich war. Und dann habe ich ihn halt auf die Karteikarte dann aufgeschrieben und anhand der Adresse dann auch, auch aufgeschrieben. Ja, ganz genau. Mhm. Und wir machen das so bei unseren Kunden, dass sie eine Telefonnummer hinterlassen, weil wenn die 2 Tage lang einen Film nicht wiederbringen, dass wir die dann anrufen und dann Bescheid sagen. Und dann sage ich so, und die Telefonnummer brauche ich jetzt auch noch. Und da guckt er mich an, ich sage, ja, aus Diskretionsgründen kannst du die ja dann eben aufschreiben. Dann kriegen das die Kunden nicht mit, weil die gucken dann auch schon klar, alle. Ne? Ja, ja. Aber es hat ihn auch keiner wiedererkannt, da waren so 7 oder 8 Leute drin. Das hat also in welcher Stadt war das? In Herdecke. Ja, da müssten ihn ja doch nur wirklich fast alle kennen, ne? Ja, Naja, okay. Jedenfalls, er hat dann die Nummer aufgeschrieben selbst? Ja, er hat dann die Nummer aufgeschrieben und dann bin ich auch den anderen Kunden da höflich entgegengekommen und dann war er weg und dann habe ich sofort meine Freundin angerufen. Ich sage, Mensch, kannst du dir vorstellen, wer gerade da war? So und erzählt und ihr Sohn sagte, Mann, wir saßen nach dem Autogramm gefragt und da, so weit habe ich gar nicht geschaltet. Ja, und dann sind wir eine Woche später in Prater gefahren, nach Bochum. Und dann sagte eine Freundin zu mir, ach guck mal, da ist Andi Köpke. Ich so, ey, wer ist das denn? Ist das ein Ex-Freund von dir? Ja. Sie so, nein, das ist ein deutscher Nationalspieler. Ich sag, komm, hör mir jetzt auf, du verhohnepiepelst mich. Dann war die ganze deutsche Nationalmannschaft im Prater und hat da gefeiert. Und dann hat meine Freundin den Andi Köpke auch angesprochen und hinterher konnte er dann auch gar nicht fassen, dass ihn keiner wiedererkannt hat. Also sprich mich. Und dann hat er ihr zum Schluss noch ein Küsschen gegeben und mich guckt er nur an und schüttelt mit dem Kopf. Also das war echt peinlich, ja. Aber das mit dem Lars Ricken, das war wirklich eine... Gab es denn da nochmal einen Kontakt mit Lars Ricken? Ist er dann nochmal in die Videothek gekommen? Ja, er hat ja den Film wieder abgegeben. Ja. Kommt er immer wieder in die Videothek? Also ich arbeite nur 3-mal die Woche da und ich habe jetzt auch 3 Wochenenden frei gehabt, bis jetzt noch nicht wiedergesehen. Ich wollte jetzt nicht... würde mich brennend interessieren, was er für Filme so ausleiht. Ne? Ja, aber also, das ist natürlich ganz, da wollen wir gar nicht drüber reden. Er muss ein Winona Ryder-Fan sein. Das ist ja alles noch in Ordnung, solange er keine schlimmeren Sachen sich ausleiht. Nee, das hätte ich auch bestimmt nicht gesagt. Also, und du sagst, er lispelt. Ja. Aber das hat dann sicher auch was Charmantes, ne? Oder ja, das war ganz nett. Was ich meine, der Typ im Ganzen ist ja wirklich ganz niedlich. Kribbelst dir denn nicht in den Fingern, da jetzt doch mal an diese Adresse ranzugehen und ihn vielleicht doch mal anzurufen? Gut, es kribbelt, aber ich würde es nicht machen. Nein, das darfst du nicht machen. Das darfst du wirklich Datenschutz, nicht machen. Datenschutz, ich glaube, dann fliegt da raus, aber nee. Also, das ist auch für ihn nervig dann. Also das darfst du wirklich nicht machen. Das denke ich mir auch. Nee, obwohl man es gerne täte, ne? Also natürlich, verstehe ich schon. Ja, aber naja, was soll man machen? Ich denke mal, der direkte Weg in der Videothek ist vielleicht ein bisschen eher so... Ja, aber ich glaube, er hat auch eine Freundin, ne? Ja, leider, ne? Die nettesten Männer sind immer belegt irgendwie. Das, ne? Stimmt. Ach, immer das alte Elend. Andrea, danke für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss. 1 Uhr, nee, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Mit Danny und der oder die ist 32. Der? Die? Der? Der Danny. Der Danny. Ja, hallo. Hi. Florian. Es ist ja schön, dass ich dich mal erreiche nach so langer Zeit. Du hast es schon oft versucht. Ich sehr oft schon, seit über einem halben Jahr, aber heute habe ich es mal geschafft, ich bin durchgekommen. Und super. Zu diesem Thema, Begegnung mit einem Star. Ja. Hast du was zu erzählen? Folgendes dazu sagen. Ich habe früher mal beim Talentwettbewerb mitgemacht und habe von Bernhard Brink, ich weiß nicht, ob du den kennst, na, hat mir gesagt vorhin, du magst Schlager. Ich bin Schlager-Fan, ich kenne Bernhard Brink, ja. Na klar. Und da habe ich von dem ein Lied gesungen. Welches denn? Engel der Nacht. Ich habe damit auch einen ersten Platz gemacht. Mhm. Also war ganz, ganz super. Sing mal eben den Refrain. Ich will wissen, ob du es auch kannst. Was? Sing mal eben den Refrain. Du weißt, wie lange der schon her ist. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt auch nicht. Okay. Ich bin jetzt momentan, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Okay, erzähl einfach mal weiter. Wie gesagt, also und irgendwann wollte ich den Mann auch mal persönlich kennenlernen und ich hatte dann auch eine Chance. Ich habe einen guten Freund, der hat auch einen deutschen Schlager gemacht. Mhm. Der ist leider im vergangenen Jahr gestorben. Und er und Bernhard Brink sind zusammen aufgetreten und aufgrund dessen durfte ich dann auch mit hinter den Kulissen mal ein bisschen schauen, wie das so aussieht. Und ja, wie gesagt, da saß dann der Bernhard Brink, wo ich eigentlich nie mit gerechnet habe. Und man hat mir früher mal erzählt, der Bernhard Brink, der wäre ein Arschloch, sage ich jetzt mal, und der taugt nichts und so. Und ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, also der ist einfach super drauf, der Mann. Der geht so auf die Menschen zu, der ist weder arrogant noch sonst was, also echt super. Was hast du zu ihm gesagt? Wie habt ihr miteinander geredet? Ich hatte das Gefühl gehabt, ich kenne ihn schon jahrelang, also der kam gleich an, ja, ich bin der Bernhard, hat er gesagt, und hat mir auf die Schulter geklopft und setz dich doch und hat mich gefragt. Ich habe ihm ja dann auch erzählt, dass ich da mal so einen Wettbewerb mitgemacht habe, habe mit ihm, von ihm auch ein Lied gehabt da und den ersten Platz gemacht. Der, das ist super, sagt er, ganz toll und einwandfrei. Und dann habe ich gefragt, ja, hast du was dagegen, wenn wir ein Foto zusammen machen und so? Nee, sagt er, mach mal, Junge. Und also, ist ganz toll. Also, wenn Leute sagen, der taucht nichts oder wie auch immer. Also, ich habe es gerade ja auch schon gefragt, bei East 17. Hast du denn das Gefühl, dass es echt war oder dass es einfach eine gute Rolle, dass er die Rolle gut gespielt hat? Der müsste ein sehr guter Schauspieler sein. Weil solche Begegnungen haben natürlich diese Sänger und Stars fast täglich, ne? Ja. Auf jeden Fall. Die müssen ja, die können ja auch nicht immer, die dürfen im Prinzip ja gar nicht unfreundlich sein, weil das image-schädigend wäre. Naja, aber ich muss auch sagen, ich habe die Gabi Baginski kennengelernt, auch persönlich und Stars hin und Stars her. Ich meine, so gut kann man die Schauspieler an. Also dann ist er an seinem Beruf vorbeigegangen. Denn muss schon ein bisschen was drin sein. Also Gabi Baginski war nicht so nett, oder wie? Doch, auch. Die ist sowieso, mein Favorit, nicht? Ja. Also wie lange dauerte jetzt das Gespräch zwischen dir und dem Bernhard Brink? Wir hatten in der Zeit, weil ja mehrere Künstler auch aufgetreten sind, haben wir fast 2 Stunden Zeit gehabt und in den 2 Stunden haben wir uns so super unterhalten. Und das, ich weiß nicht, das ist ein Erlebnis. Als Kind habe ich immer gesagt, ach, guck mal im Fernsehen und so Sänger und Stars und wie immer einmal kennenlernen. Und dann hat man sie kennengelernt und ich weiß nicht, ich finde das super. Eigentlich. Ich werde nie vergessen, da war ich ein kleiner Bengel und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Star in Anführungszeichen gesehen und zwar im Schützenzelt in Gummersbach. Da traten, kennst du noch Adam und Eve? Ja, die kenne ich. Ne? Dieses blonde Ehepaar, ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Die traten da auf und die waren in dieser Zeit ganz berühmt. Und ich war hin und weg, als wir da in dem Schützenzelt saßen und Adam und Eve uns anschauten. Wenn man die dann fast hautnah da mal so sieht. Ne? Vorher immer bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade und bei Radio Luxemburg oder so gehört. Ja, war denn der Bernhard Brink für dich und war oder ist er für dich auch so musikalisch ein Vorbild als Sänger? Ja, sehr. Ich habe ja jetzt auch seine berufliche Karriere auch mitverfolgt, weil wie gesagt, wenn man schon selber auch Titel von dem singt, dann interessiert man sich auch, wie das so weitergeht. Und er hat ja jetzt mit der Audrey Lenderson einen Titel gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Ja, habe ich gehört, ja. Und er ist ja auch Moderator, ne? Und das macht er auch ziemlich gut. Er moderiert auf MDR, glaube ich, eine Sendung. Genau, so eine Schlagersendung ist ja, das. Ne? Ja. Finde ich auch beachtlich, finde ich in Ordnung. Also man merkt, dass er wirklich auch in dem Metier drinsteckt und ihm das Spaß macht. Was mich auch persönlich freut, also der ist ja jetzt auch in den Ostteil rübergegangen, ne? Und da will ja auch da mehr was der Schlager, was den Schlager angeht, auch mehr herausholen. Mhm. Das finde ich auch gut. Und der gibt den ostdeutschen Leuten ja auch eine Chance. Ne? Danny, eine Frage ist an dich. Bist du weiter noch in dem musikalischen Gewerbe tätig oder war das damals nur so eine Hobbysache? Ja, momentan noch hobbymäßig. Irgendwie wäre das ja gerne ein Traum von mir, auch mal beruflich was zu machen. Aber es ist in der Musikbranche eben sehr schwer. Du würdest also auch gerne bei Uwe Hübner mal auftreten? Bitte? Du würdest gerne bei Uwe Hübner auch mal auftreten. Auf jeden Fall, aber an die Leute ranzukommen ist sehr schwer. Wer weiß, irgendwann vielleicht klappt das denn. Wen ich noch gerne mal hätte, dass wir bei dir mal hautnah zu sein, in der Nähe oder wie auch immer, mal mit dir persönlich ein Wort zu wechseln, das wäre wahrscheinlich auch bei noch. Bei mir hier. Ja. Ja, vielleicht ergibt sich das ja auch irgendwo mal. Wer weiß. Mal sehen. Danny, danke schön, alles Julian, Gute. Du hast eine super Sendung. Ich gucke die jeden Abend, weil ich eh nicht schlafen kann, bis deine Sendung vorbei ist. Danke. Tschüss, Danny. Ciao. 1.34 Uhr und 50 Sekunden, jetzt machen wir Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio von 1Live und dem WDR-Fernsehen. Und heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt Begegnungen mit einem Star. Welchem Star seid ihr schon begegnet und was habt ihr mit diesem Star schon erlebt? Wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, dann solltet ihr ganz schnell anrufen 0130 2911 oder faxen 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht eure Telefonnummer, das passiert immer wieder, damit wir euch dann zurückrufen können, sonst bringt das ganze Faxen nichts. Rubin, 25? Jo, hi. Ist das richtig ausgesprochen? Genau. Rubin, ist das ein richtiger, ist das dein Name oder dein Spitzname? Das ist mein richtiger Name. Ungewöhnlich, ne? Ja, ne? Ich kenne nur Peter Rubin. Ja. Um beim Thema Schlager zu bleiben. Den kenne ich nicht, ich mag Schlager nicht so gern. Ah, also vertiefen wir das nicht. Aber du hast irgendeine andere Begegnung gehabt. Jo, ich habe mit Don Johnson Tennis gespielt. Nein! Mit Don Johnson? Ja, war ganz lustig. Das glaube ich ja gar nicht. Ich war in Palm Springs, habe da also in Amerika Urlaub gemacht und da ist irgendwie nicht so viel los. Und ja, dann war ich in einem Hotel, das war so ganz gut. Und da gab es so eine Liste, wo man sich eintragen konnte, so nach Spielstärken, wenn man Tennis spielen wollte und Tennispartner suchte. Ja. Ja, und dann hat man mich dann angerufen auf dem Zimmer und sagte, ja, heute Abend um, weiß ich, 17, 18 Uhr mit einem Herrn Don Champion. Toller Name, hat mich schon irgendwie kaputt gelassen, mehr oder weniger. Mhm. Ja, dann bin ich dann da hingegangen und habe mich ein bisschen warm gemacht, der war noch nicht da. Und ja, und dann kam so ein Typ, ich dachte, den kenne ich irgendwo, ja. Und ich bin jetzt nicht gerade der größte Miami Vice Fan, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, da stand schon so ein Typ im Anzug da dahinter und hab mir gedacht, hat er jetzt einen Bodyguard oder was, das reicht ja wohl. Und ja, und dann irgendwann während des Spiels ist mir dann aufgefallen, Moment, das ist Don Johnson. Ach, während des Spiels erst? Ja, ja. Aber wie ist das möglich? Das ist doch ein Megastar, dass der sich auf solche Sachen da überhaupt einlässt. Oder ist der in Amerika gar nicht so berühmt? Ist der bei uns berühmter? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat irgendwie mehr Ansehen bei uns als drüben. Also ich meine, gut, in Amerika ist das so nichts Besonderes. Also ich habe da mal mit meinem Vetter gesprochen, der meinte, na und? Das ist ja übrigens bei den Backstreet Boys genauso, ne? Die sind bei uns Megastars und in Amerika fast überhaupt nicht bekannt. Man kennt sie zwar auch, aber sie sind überhaupt nicht so erfolgreich. Bei Don Johnson weiß ich es nicht. Ja, so wie gesagt, also ich kannte ihn nicht so gut und... Also während des Tennisspielens fiel es dir wie Schuppen von den Augen. Er ja, ist es. Das war ganz lustig. Ja, und dann hast du ihn irgendwann darauf angesprochen, in der Pause oder? Ja, beim Wechsel. Wir haben also, war ziemlich heiß, da, also mitten in der Wüste. Und dann hat man recht viel getrunken in der ganzen Zeit. Und dann habe ich immer gesagt, Entschuldigung, ob er denn Don Johnson wäre. Und dann fing er an zu lachen. Und dann meinte er, ja. Und dann meinte er, stört dich das? Und dann habe ich gesagt, nö. Meinte, okay, dann lass uns weiterspielen. Also es war kein Doppelgänger. Nee, das war so schon, ja, im Nachhinein ist mir schon aufgefallen. Ich war mit dem Bodyguard dabei und dann habe ich nachher noch mit ihm also einen Cocktail geschlürft an der Bar und dann hat er sein Portemonnaie da rausgeholt und dann stand da schon auf seiner Kreditkarte sein Name drauf. Mhm. Nun war das für dich vielleicht gar nicht mal so was ganz Besonderes, weil du kein Miami Vice-Fan bist, ne? Oder nicht so ein Dauerseher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also diese ganzen Berühmtheiten schön hin und her, aber ich finde, es ist nichts Besonderes daran, irgendwie Schauspieler zu sein. Es gibt Leute, die sind was weiß ich was, Anwälte, Ärzte oder sonst was und die leisten irgendwie viel mehr für die Menschheit als diese blöden Schauspieler. Natürlich, natürlich, aber es gibt sicher viele, viele Leute, die hätten den Tennisspieler nicht halten können, nachdem sie das irgendwie dann gecheckt hatten, wer da gegenübersteht. Also ich habe dann auch direkt 6 Spiele hintereinander verloren, muss ich ja sagen, ich war schon ein bisschen durcheinander. Aber ich meine, das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich auch. Ja, und ich finde, da sollte man nicht irgendwie noch rumreiten oder so. Ich habe auch nicht nach einem Autogramm gefragt nachher, aber das war mir irgendwie zu blöd. Ich habe nur ein Foto mit ihm geschossen. Okay, aber die Welt lebt nun mal von Star-Kult, ne? Das war immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ja, das ist nun nicht mein Problem. Ich bin Gott sei Dank keiner. Hast du überhaupt gar keinen, den du sehr verehrst? So ein Musiker oder ein Schriftsteller oder ein Schauspieler wahrscheinlich dann nicht? Also wieso nicht? Also ich meine, Respekt habe ich vor einigen Leuten, aber nicht wegen dem großen Namen, sondern wegen dem, was sie leisten. Ja. Gab es irgendetwas Interessantes, was ihr dann noch geplaudert habt, was den richtigen Don Johnson-Fan vielleicht doch sehr interessieren könnte jetzt, oder? Ja, also wir haben nachher noch ein bisschen, wie gesagt, bei einem Cocktail was erzählt und er hat also recht viel gefragt. Ich kam eigentlich gar nicht zu Wort. Mhm. Der hat immer gesagt, ja, so war total begeistert von Deutschland und so, meinte er, wäre mal in Frankfurt gewesen und in Berlin und die ganzen großen Städte und habe ich dann ausgefragt und dann, was weiß ich, also über alle möglichen Sachen. Der wollte eben alles über Deutschland wissen, wie er so in Deutschland ankommt. Ich wollte gerade sagen, ist ihm klar, wie berühmt er hier ist? Ja, das habe ich ihm gesagt. Also das wohl irgendwie, ich weiß nicht, das lief glaube ich jeden Tag oder einmal die Woche lief dann mal irgendwie was, habe ich ihm dann gesagt. Und das ein riesen Fanclub hat, eine super Einschaltquote, das fand er also wirklich ganz toll. Und dann hast du dann irgendwann danach, als du zurückkamst, nach Deutschland mal die Serie gesehen? Ja, ich habe ihn nochmal gesehen, habe mich irgendwie kaputt gemacht. Das war ein komisches Gefühl dann wahrscheinlich, ne? Ja, weil der sah wirklich original so aus auf dem Tennisplatz wie eben im Film. Also er sieht gut aus. Ja, kann ich schlecht Kannst beurteilen. Kannst du als Mann so schlecht beurteilen, merkst du? Das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Sendung. Das stimmt. Rubin, gab's noch was? Nö, ich wollte einfach nur sagen, ich fand das lustig, weil ich habe heute zum ersten Mal deine Sendung geschaut und bin direkt durchgekommen. Nein, zum ersten Mal und dann gleich hier einen Volltreffer gelungen. Ja, das ist, ich bin nun mal... Warum heißt du Rubin? Sag mir das noch. Das ist eine gute Frage. Also das fragen mich ziemlich alle Leute. Also es kommt dann muss ich das auch mal. Aus dem Persischen wohl. Aha, aber hast du persische Vorfahren? Ja, ich Verwandte, ja. Schöner Name, gefällt mir. Ja, danke. In diesem Sinne, tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao. Monika, den Namen kenne ich, 39, hallo. Hallo Domian. Hallo Monika. Also, welcher Promi war es bei dir? Bei mir war es Johannes Heesters. Johannes Heesters, der Grand Seigneur. Richtig, ja. Des Kabaretts, des Musicals, des Films. Erzähl, wie und wo? Ja, es war also hier in Düsseldorf 1986. Mhm. Er hat hier gespielt Casanova auf Schloss Dux. Da war er ja auch schon ziemlich alt, ne? Ja, schon über 80. Ja. Und ich habe also so mit 14 angefangen für ihn zu schwärmen. Mhm. Und habe dann geheiratet, einen Mann, der 17 Jahre älter war als ich. Mhm. Der ist in Reit-im-Winkel aufgewachsen und hat da mit Johannes Heesters seinen Töchtern immer seinen Urlaub verbracht. Aha. Und meine Schwiegermutter hatte damals noch Fotos aus dieser Zeit und hat gesagt, Mensch, wenn der nach Düsseldorf kommt, du schwärmst das so für ihn, schreib ihn doch einfach in dem Theater an. Ja. Ja, dann habe ich das auch gemacht. Und dann hat er gesagt, der meldet sich bestimmt, der ist ganz nett und ganz normal. Da habe ich gesagt, gut, die kann dir ja viel erzählen. Ne? Mhm. Also ich habe ihn auf jeden Fall angeschrieben, kurz stichwortartig, woher ich ihn kenne, jetzt durch die Bilder. Mhm. Ja, und irgendwann samstags morgens klingelt dann bei mir zu Hause das Telefon und sagt einer, ja, hier ist ja Heesters. Nein. Und ich sage total, ja, prima. Ich habe gesagt, meine Schwiegermutter hat sich dann einen Witz erlaubt. Ich war so total baff. Er hat selbst angerufen. Ja. Das ist ja wirklich nett. Ja, fand er so nett und hat sich für den Brief bedankt. Und dann war damit auch schon das Gespräch beendet, weil ich war überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie zu reagieren. Mhm. Ich hatte aber dann schon Karten für dieses Stück hier. Ja. Bin montags also dahin, 2 Stunden vor der Vorstellung. 18 Uhr bin ich da dem Theater auf und abgelaufen, weil es war nur 2-Personen-Stück. Es konnten also nur 2 Personen kommen. Mhm. Und meine Schwiegermutter hat mir gesagt, stell dich da hinten, ist der Bühneneingang, da musst du dich hinstellen, irgendwie wirst du den da schon erwischen. Mhm. Ja, die Luise Martini, mit der das Stück gespielt hat, die kam auch und ich laufe da 1,5 Stunden auf und ab und denke, der kommt dann im Auto, springt raus, Tür auf und weg. Es war 7:30, es war noch keine Heesters zu sehen. Und ich gehe dann so Richtung Haupteingang und ein älterer Herr über die Straße entgegen, Kamela, Mantel, Schal um, war September. Und dann habe ich dann gemerkt, das ist er. Er kam so auf mich zu, weil er Richtung Bühneneingang ging, ich Richtung Haupteingang. Na gut, dann habe ich mir Herz gefasst, habe ihn angesprochen. Aber da war schon Herzklopfen da. Ja, ne? Also das ich war ich fix ja. und fertig. Ja. Ja, dann hatte ich noch ein Buch mit, hatte mir noch ein Widmung reingeschrieben. Ich bin dann auch in die Vorstellung und dann hat er nochmal angerufen, zwei Tage später. Er hatte sonntags am 21. September die Abschiedsvorstellung. Ob mein Mann etwas dagegen hätte, wenn ich mich mit ihm treffen würde. Habe ich gesagt, nee, hätte er nicht. Der schlimme Finger. Ja, und dann bin ich dann abends halt um 10:30 nach der Vorstellung dahin gefahren und habe ihn da abgeholt. Da standen natürlich dann endlos ältere Damen, die da alle noch ein Autogramm wollten und eine Blume und ein Küsschen und das hat dann auch alles gemacht. Und die alten Damen waren alle neidisch, dass du junges Küken da mit ihm abgezogen bist. So was habt ihr gemacht dann? Ja, wir sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen, Richtung Königsallee, der hat da im Hotel gewohnt und hat sich ja so bei mir eingehakt und ich habe natürlich geklappert und gezittert, aber nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung. Das hat er dann auch gemerkt und gesagt, also hat es denn auch geknistert zwischen euch beiden? Ja, also ich habe also mit 14 angefangen zu schwärmen für ihn, war also auch wirklich eine Zeit lang so richtig verliebt in diesen Mann. Aber es blieb dann bei dem Eingehaktsein. Es blieb bei dem Eingehaktsein. Aber wenn man so lange für jemanden geschwärmt hat und dann geht er mit einem spazieren und hat den Arm ein, das ist aber dann schon ein... Ja, ich wusste auch gar nicht mehr so, ich weiß auch gar nicht mehr, über was wir alles gesprochen haben. Das war weg. Er hat also dann, ich wollte dann nach Hause fahren mit der Straßenbahn, ich war so total von der Rolle und er sagte, ich käme überhaupt nicht in Frage und hat dann mir so ein Taxi gewunken, hat mich da rein verfrachtet und ich bin dann nach Hause gefahren und hat mich am nächsten Tag angerufen, ob ich dann gut nach Hause gekommen wäre. Also Wahnsinn. Also ein Gentleman richtig der alten Schule, ne? Ja, also er war wirklich sehr nett, überhaupt nicht also eingebildet oder er hat auch mal gesagt, also ich bräuchte da gar nicht so nervös zu sein. Gab es denn danach dann nochmal Kontakt zwischen euch? Ja, wir haben später nochmal ab und zu telefoniert oder ich habe ihm geschrieben und er hat dann auch mal angerufen. Das hat sich aber, ist dann so im Laufe der Jahre auch als eingeschlafen und ich habe ihn jetzt, im letzten Jahr war er nochmal hier in Düsseldorf und hat dieses Stück Ein gesegnetes Alter gespielt. Da habe ich mir nochmal angeguckt, weil ich denke mal, irgendwas wird mit Sicherheit immer mal das letzte Mal sein, dass man ihn... Also ich muss sagen, ich habe ihn neulich im Fernsehen gesehen, ich glaube bei der Bambi-Verleihung. Ja, genau, habe ich auch. Wie alt ist er jetzt? Er wird jetzt 94. 94, also Respekt, Respekt. Ja, ne? Ja. Also, wenn man so mit 94 noch drauf wäre, das ist schon eine tolle Sache. Ist ganz, also wirklich ganz niedlich. Er liebt schöne junge Frauen und deshalb gab es so viel Kontakt mit dir wahrscheinlich. Ne? Ja, weil er ist ja verheiratet. Sag mir bitte noch, wieso du als 14-jähriges Mädchen, da gab es ja ganz andere Stars, wofür die Mädchen damals gestanden, dass du auf Johannes Hilsters, der damals schon alter Mann war, gestanden hast. Kann ich nicht sagen. Also ich habe ihn durch Zufall da mal im Fernsehen gesehen, weil ich da am Wochenende bei meiner Oma verbracht habe und da habe ich gedacht, mein Gott, der ist aber toll. Hast du jetzt im Moment, bist du verheiratet? Du hast einen Freund? Ich bin jetzt wieder verheiratet. Ja. Wie viel älter ist dein Mann? 21 Jahre. Da haben wir's. Ich habe aber keinen Vaterkomplex. Monika, danke für die Geschichte. Ja, alles Gute. Auch. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt ist der Gerhard dran und der ist 57. Ja, hallo Domian. Ja. Mensch, endlich lerne ich mich mal am Fernseher kennen und kann meine Zara-Leander-Geschichte erzählen. Du hast aber eine junge Stimme. Ja, findest du? Ja, 57 bist du. Ich würde jetzt gerade sagen 37, höchstens. Nein, ich bin noch sehr jugendlich, ich mache sehr viel. Zara Leander. Ich will mal ganz kurz erzählen, wie ich der begegnet. Ja, bitte. Ich war 19 Jahre alt und hatte eine Freundin in Berlin und war in Berlin. Aber da war Notstandsgebiet und ich musste Berlin verlassen. War ja noch nicht volljährig, man wollte meine Eltern, kein Arbeitgeber. Und so ging ich nach Hamburg. Und als ich meinen ersten Vertrag hatte im Alsterhaus, das ist so ein großes FKDW hier in Berlin, Hertie-Konzern, hatte ich meinen Vertrag als Plakatschreiber. Dann ging ich in Jofel. Als was? Als Plakat? Schreiber. Maler. Und da hatte ich, also gab es das Café Vaterland, ein Varieté. Und da war eine Nachmittagsvorstellung. Und da stand groß drauf, Sterne, Zara Leander tritt auf. Und da habe ich gedacht, Mensch, mein Meister hat die mal in Kohle aufgerissen, so auf Bühnen. Und sie kannte nur als Uferstar, ihre tiefe Stimme und wunderbare Filme. Und dann habe ich mir das angesehen. Und die kriegte Berge voll Blumen. Die Leute strömten darauf. Die hatte, in welchem Jahr war das? Das war 1960. 60. Und da war ich gerade 20. Und dann bin ich nochmal abends zum Hauptbahnhof und habe eine riesen Orchidee, so eine Kattleya, gekauft. Und bin zwischen den Songs auf die Bühne geklettert und habe ihr diese Blume überreicht, die Hand geküsst und habe gesagt, Madame, Schwedisch, Jagdgerei. Und da sagte sie nichts mehr, steckte die Orchidee in ihre Hüfte, guckte ihren Dirigenten Arne Höfers an und das Schlagzeug machte, und sie sang nicht mehr. dann steckte sie sich den in den Ausschnitt und sagte am Mikrofon, meine Damen und Herren, sehen Sie wohl, kann denn Liebessünde sein? Und dann kam ich jeden Abend von der Arbeit und sie kam mit ihrem livrierten Chauffeur im Cadillac, auch den er kennt, und sagte, Gerhard, heute kann ich nur noch hier leben. Und da waren wir eine Fangemeinde, dann hatten wir das Leandertal, hatten Reeperbahn drum gemacht. Also wunderbare Geschichten, sie luden dann nach Hannover ein. Und dann sagte, Gerhard, du kannst ja so wunderbar malen und fotografieren. Mach doch meine Cover. Ich mache eine Platte in Berlin und dann sehen wir weiter. Und ich dahin und naja, in der Nacht ist mein Vater verstorben, da hat sie ihren Auftritt vorverlegt, da habe ich diese Orchidee und die Briefe mit einer Dame da am Flughafen weitergegeben und dann rief sie mich an den Tagen an, als ich ja frei hatte und sagte, Gerd, ich steige jetzt mal eine Tournee mit Ted Herold durch die Schweiz und steige bitte in das Flugzeug in Frankfurt ein und da habe ich Plätze reserviert. Ich sag mal dann, ich kann, ich habe gar nicht erzählt, dass mein Vater tot war, ich muss zur Beerdigung. Und dann habe ich sie am Mittwoch im Kongresshaus da gesehen und wunderbare Fotos gemacht und sie hatte rundum umschwärmen von Reporter Ted Herold sang da unter. Und dann lernte ich da von der Sie und er eine Sekretär und er sagte, du musst doch die Leander anrufen, die wohnt im Borola. Und dann sagte sie über den Sekretär, ja, um eins soll ich im Foyer sein. Mhm. Dann tranken wir ein Wodka und dann sagt sie, Gerhard, merk dir eins im Leben, der höchste Chef ist der Beste und das ist direkt der Wellnitz. Und du sagst ihm, ich wünsche, du machst Cover. So, dann habe ich in Areola das Cover gestaltet, also so ein wunderbares Foto mit einer Orchidee, ein paar Musiker im Hinterblatt, die Schrift und so Fratzen, so Gesten auf der Rückseite. Mhm. Und sie lud mich ins Bernsalon in Stockholm ein und da trennte ich hin. Und dann kam ich abends an, wohnte auf dem Segelschiff in der Jugendherberge, meine Mutter hat mir noch 300 Mark geschickt in Flensburg, dass ich weiterkam. Und da kommt sie raus mit Arne und ihrem Arzt, sagt sie, schau mal Arne, wir haben Besuch aus Hamburg, der Gerhard ist da auch, lass doch den Gerhard mal zum Bier ein. Und dann habe ich wieder eine Orchidee und Pralinen überreicht und dann hat sie an den Tisch ihrer Familie einen kleinen Tisch dazu und dann haben wir eine riesige Fete gefeiert und da habe ich diese Entwurf gezeigt und dann ist etwas passiert, hätte ich einen Magendurchbruch, alles lief schief und dann war ich plötzlich in Wien und da trat sie auch mit der die Windemersfächer und meine Verehrung für diese Diva ging immer weiter. Also ich höre jetzt auch, dass du sie geliebt hast. Ja, ich hast, bin, ne? Also das blüht alles im Moment wieder auf, wenn es heute um Stars geht. Ja, dann hat sie die schönsten Orchideen aus den Nebelwäldern Kolumbiens geschenkt und dann hatte ich gar keinen Wintermantel. Sagt sie, Gerhard, du bist hier immer im Frack, ich muss dir wohl noch einen Mantel. Ich sag, meine Sachen kommen und so. Ich blieb dann da hängen, da hat sein Schauspiel der hat mich so gepackt, jeden Abend im Raimundtheater sagen sie, ich bin eine Frau mit Vergangenheit und so weiter. Ja, also du kannst aber wunderbar diese Stimme nachmachen. So, ja, ich habe sie doch erlebt. Ja, ja. Jeden Abend, dann habe ich ihr die schönsten Orchideen aus den Nebelwäldern Kolumbiens verehrt und zur 25. Vorstellung eine Zwergkattleier gekreuzt aus einer Bumila mit zwei Blüten und auf den Veilchen und die habe ich geschrieben, Madame, das sind die letzten. Stellen Sie in Gut Löhne, in Ihren Wintergarten, dann haben Sie jedes Jahr neue Blüten. Und der Höhepunkt war die 50. Da hat sie eine Brillantbrosche gekriegt mit 5 Staubgefäßen als Brillanten, Bergkristall und dieser Kelch war Amethyst. Da hat sie einen Weinkrampf gekriegt und mir einen Kuss auf den Mund gegeben. Also Gerhard, ich glaube, du könntest da wahrscheinlich Stunden erzählen. Ja, ich habe da so viel erlebt. Ich möchte dich noch fragen, ich habe leider sie nie erlebt oder kennen, auch nicht in einem Konzert. Ich war ja gerade jetzt hier wieder ein 90 Jahre Mythos Sarah Leander, Seidel, der hat ja so ein Archiv, der hat jetzt alles an die Kinemathek verkauft, der kann das nicht mehr ausgesucht. Und da wurden ihre Möbel versteigert und da hat Romy Haag hier ein Kleid gekauft und ich habe so meine Anekdoten erzählt und da haben so Transit und hat er Spiel. Wie war das denn? Genau, habe ich auch mitbekommen. Sie war immer Wodka trunken. Wie war eigentlich der Schluss? War der Schluss eher tragisch? Der war tragisch. Ja. Sie hatte dann keine Verträge mehr, sie machte Butterfahrten und hatte so einen komischen Privatplattenvertrag. Mhm. Und dann hatte sie nochmal einen wunderbaren Auftritt in Lächeln einer Sommernacht in einem Theater in Stockholm. Und da spielte sie so eine alte Dame. Ich kenne diese Musik wenig, das sind gar nicht so die Lieder, die man so kennt. Von Hachfeld eine und da hat sie einen Gehirnschlag bekommen und sie wurde ja immer tiefer in die Stimme und sie hat also bis zum letzten ihr Bestes gegeben. Es gab nach dem Krieg noch mal einen richtigen Höhepunkt, ne? Es gab einen Höhepunkt und ihre Nachkriegsfilme waren ja nicht der Erfolg mehr und dann war sie ja verschrien wegen ihrer Nazi-Beziehung und dann ist sie ja, als sie da ausgebombt wurde, hat sie mir mal gesagt, Gerhard, vor Berlin habe ich Angst. Weil da ist so viel da und da hat sie immer gesagt, du, da mag man mich, da hast du auch nicht mehr die Erfolge gehabt. Wodka und die Königin waren mit Erfolg. Also, der Michael Jahre hat dann diese Tourneen mit dir gestartet als Chanson. Gerhard, schön, dass du durchgekommen bist. Ja, das finde ich war auch sehr interessant. Ich hatte neulich was mit den Hotels, weil da hat man mich nicht zurückgerufen. Also ich finde das so schön und die Geschichte ist auch schon mal in der Taz erzählt, anlässlich meiner Ausstellung. Ja. Hat mich Klaus Hartung interviewt. Also. Und ich komme vielleicht auch zu Biolek und erzähle mal. Na wunderbar, dann gucken wir alle Fernsehen. Danke für den Anruf. Also, alles Gute, tschüss, Gerhard. Sag mir nicht adieu. Sag nur noch. Tschüss. Julia, 18 Jahre. Ja, hallo. Ja, Julia. Jetzt von Zara Leander einen Riesenbogen zu? Free Tea. Free Tea? Ja, genau. Das muss ich passen. Das sind die Neffen von Michael Jackson. Das sind die Neffen, Free Tea heißen die. Ja, die heißen Free Tea. Die Neffen von Michael Jackson. Genau. Und die singen auch. Ja, die singen auch schon seit, was ich, schon seit mehreren Jahren. Wie sehen die denn aus? Wie Michael Gut. Jackson früher ausgesehen Nein, hat? Ja, die sind gemixt, weil die Mutter von denen ist Hispanic und der Vater ist halt, wie gesagt, schwarz und deswegen sind die ein bisschen hellhäutiger als Michael, aber die sehen genauso aus. Wie viele sind die? Wie viele sind das? Drei. Und wo hast du sie kennengelernt? Ich habe die in München im Bayerischen Hof kennengelernt vor 2 Jahren. Wie kam das? Bayerischer Hof ist ein Hotel, ne? Genau, genau. Wir wussten, dass die bei einer großen, in einem großen Geschäft halt in München hier, bei so einem Musikgeschäft, Autogrammstunde haben. Und wir wussten durch Zufall, in welchem Hotel die sind, und dann sind wir hingegangen. Und dummerweise mussten meine Freundin nach Hause gehen schon, weil es halt schon etwas später war. Und ich habe halt gesagt, ich muss unbedingt da bleiben, weil ich bin halt der absolute Michael Jackson-Fan. Und dann sind die halt wirklich reingekommen und dann habe ich mich erst nicht getraut, aber die standen halt dann schon für eine Weile unten und haben halt auf irgendjemanden gewartet. Und dann bin ich runtergegangen von der Empore und habe sie gefragt, ob ich vielleicht ein Foto mit denen machen darf, weil ich meine, das ist ja ein Foto, muss ich schon haben. Ja. Und dann haben sie halt gemeint, dass ob das nicht geht, dass ich vielleicht lieber mit hochkomme in ihr Hotelzimmer und dann vielleicht da Fotos machen kann, weil das jetzt hier unten im Foyer doch ein bisschen schlecht wäre. Ja. Da habe ich gemeint, ja klar, ich meine, wer würde nicht da mitgehen? Dann bin ich mitgegangen und dann waren wir halt 15 oder 20 Minuten bei denen, war ich bei denen im Zimmer. Im Hotelzimmer. Genau, wir haben Biber angeschaut und haben halt über Musik geredet und haben halt, ich musste denen Wörter übersetzen von Englisch auf Deutsch. Und die waren ganz korrekt und ganz, ganz nett zu dir. Ja, super nett. Die waren ohne Schuhe da im Hotelzimmer, haben sie gesessen. Hast du sie was gefragt zu Michael Jackson irgendwas? Nee, ich wollte auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich sie nur kennenlernen wollte, weil ich den Onkel von denen kennenlernen Ja, wäre ein bisschen peinlich, stimmt. Nur am Ende war es halt dann ziemlich peinlich, weil dann ist halt einer von den Bodyguards reingekommen, der hat uns alleine gelassen, dann ist er wieder reingekommen nach 20 Minuten und hat uns gesagt, dass ich jetzt vielleicht mal langsam gehen müsste, weil schon längere Zeit, weil ich schon da war. Ich meine, das war klar, ich wollte auch nicht länger da bleiben. Und dann habe ich noch schnell was zu dem einen hingesungen. Da geht es von Michael Jackson in die Tournee, das heißt Never Can Say Goodbye. Und so endete das Ganze dann. Genau, und das war sehr, sehr peinlich. Aber trotzdem ein schönes Erlebnis. Was das war super. Am nächsten Tag war ich dann nochmal im Hotel. Ja. Und dann haben sie mich auch gleich gleich zu mir hochgerufen und alles. Julia, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Jetzt habe ich noch den Roland dran. Mach's okay, gut. Tschüss. Roland. Ja, dass ich durchkomme, ganz kurz jetzt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bin 57 nach Amerika ausgewandert. Ja. Bin 58 zum Militär da drüben eingezogen worden. Mhm. Ich hätte die Wahl gehabt, zurückzugehen nach Deutschland. Mhm. Bin aber dann weil meine Schulkameraden bereits in Deutschland bei der Bundeswehr waren, bin ich dann drüben geblieben, habe das Glück gehabt dann, nach dem Einzug der Armee, dass ich nach Deutschland, nach Böblingen gekommen bin als Soldat. Habe dann mich dort hochgearbeitet zum Chauffeur eines Generals. Mit dem habe ich die Winterschildmanöver, im Januar waren die immer 58, 59. Ja. Und da sind wir hoch nach Grafenwöhr zur Inspektion gefahren, habe ich den da hochchauffiert. Und da ging ich dann Samstagnachmittags zur Dusche. Und in Grafenwöhr in der Kaserne und tatsächlich stand direkt neben mir, ohne dass ich das wusste, Elvis. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Elvis. Das ist ja verrückt. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich ahnte es jetzt, dass du das erzählst. Und ich wollte nur sagen, dass er war ein ganz normaler Typ. Halt. Er stand nackt vor dir? Nackt vor mir. Und ich hab's nicht gewusst, bis die ein paar drauf aufmerksam uns gemacht hatten. Jetzt muss ich mal fragen. Da steht ja der Elvis. Wie war Elvis gebaut, Roland? Ja, super. Super. Fast so gut wie ich. Ist das wahr? Hast du mit ihm geredet? Ja, sicher. Und wie war er? Er war ein ganz normaler Typ und ich sag dir heute, ich grüße alle Elvis-Fans. Er braucht nicht enttäuscht zu sein. So wie er geendet hat, das hat er nicht verdient gehabt. Und da war er alleine auch nicht schuld daran. Bestimmt, bestimmt. Und ich glaube auch, dass es im Grunde genommen ein ganz guter Kerl war. Ah, ne? Der war so völlig normal. Also mit dem konntest du über alles reden. Wir haben uns dann mit dem so ein paar Minuten unterhalten. Und ich habe nur eins, habe ich mich geärgert hinterher, weil ich war nie so ein großer Fan davon, mhm, dass ich mir nie ein Autogramm von ihm abgeben habe. Schade, oder das schade. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du dann auch schon nackt warst, ne? Weil du duschen warst. Dann habt ihr beide, hast du nackt mit Elvis geduscht. Ja, sicher. Der kann stand direkt neben mir, bis mich da wie jemand aufgemacht hat. Und gesagt, Mensch, da steht da der Elvis. Schade. Und dann haben wir ihn angesprochen, ja, sagt er, ja, und ich bin hier. Ne? Schöne Geschichte. Auch. Roland, danke, dass du angerufen hast. Also, alles klar, Jürgen. Alles ciao. Gute für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, Mensch, das ging wie im Flur vorbei heute. In der Technik, Annette Bastian, das war unsere Sendung Begegnungen mit einem Star. Und ich werde morgen auch eine Begegnung mit gleich zwei Stars haben. Nämlich zum einen mit Bettina Böttinger in ihrer Sendung Betrifft um 22 Uhr hier im WDR Fernsehen und dann eben auch mit einem Überraschungs-Star-Gast. Und ich bin mal sehr gespannt, wen Bettina Böttinger mir da präsentieren wird. Also morgen, 22 Uhr, hier im WDR Fernsehen. Und um 1 Uhr sind wir auch wieder hier im WDR Fernsehen und hier bei Radio 1 Live mit dem Talkradio, mit dem 1 Live Talkradio. Dann mit einer offenen Sendung für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine super schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.